wie viele Gebote der Kirche gibt es und wie lauten sie? Es gibt 5 Gebote der Kirche. Erstens, du sollst an allen Sonntagen und an den anderen gebotenen Feiertagen die Messe hören. Zweitens, du sollst während der 40-tägigen Fastenzeit, der 4 Quartember und der gebotenen Vigilien fasten. Du sollst an den Tagen, an denen es verboten ist, kein Fleisch essen. Fasten bzw. Abstinenz, dann das Oster, die Osterkommunion, die jährliche Beichte. Du sollst jährlich wenigstens einmal beichten und wenigstens zu Ostern in der eigenen Pfarre kommunizieren. Viertens, du sollst der Kirche den geschuldeten Zehnten, dem jeweiligen Brauch entsprechend zahlen, Kirchenbeitrag in irgendeiner Form, besten nicht Kirchensteuer. Ja, das ist der Hitler und der Hinterlassen, haben sie irgendwie vergessen abzuschaffen, was an jedem Recht ist, dass die Kirche jetzt unter der Knute vom Staat lebt, wie man jetzt sieht, in der Viruskrise, schaut sich keiner aufmucken, von den hohen Herren. Stift. Fünftens, du sollst zu den Zeiten, zu denen es verboten ist, das ist vom ersten Adventssonntag bis Epiphanie und vom ersten Tag der Fastenzeit bis zum Tag von Ostern keine feierliche Hochzeit halten. Der Fastung vom Bier, vom Katechismus, vom Heiligen Pius dem 10. von 1959 heißt es dann in der Fußnote, und das ist ja auch legitim, weil der Katechismus vom Kirchenrecht von 1917 abgefasst ist, hat ein bisschen was geändert. Beim ersten natürlich nicht. Das heißt immer noch im ersten Punkt die Messe hören, nicht die Messe feiern oder mitfeiern, eigenartigerweise. Das haben erst die liturgischen Beweger und Bewegten erfunden, die Leute die Messe feiern, was sie gar nicht können. Sie haben keine Befähigung dazu. Katholiken haben immer die Messe gehört. Feiern passiv mit sozusagen. Zweitens, sollst du am Freitag und den anderen Fasttagen kein Fleisch essen, an den gebotenen Tagen fasten, weil es da eben viele verschiedene Gesetzgebungen gegeben hat, in verschiedenen Teilen der Welt. Es war dann nicht mehr so einheitlich, aber gut, was oben präzisiert ist, gilt das immer noch, das ist im Kirchenrecht, gibt es ja noch die Quartember. Außer der Fastenzeit, die gebotenen Vigilien, 4 Stück. Das ist kein wesentlicher Unterschied, nur dass hier nicht so viel präzisiert ist, was dann in der örtlichen Gesetzgebung jeweils präzisiert war. Beim dritten Punkt ist weggefallen in der eigenen Pfarrei mit dem Kirchenrecht, mit der Einleitung des Kirchenrechts. Wenigstens so zu kommunizieren, früher gab man auch die Sonntagsmesse. Nur in der eigenen Pfarrei hören, gültigerweise, die Sonntagspflicht erfüllen, aber es steht nicht einmal hier beim Heiligen Pius den 10. präzisiert, das hat ja jeder gewusst. Aber bei der Osterkommunion war es noch präzisiert, das fällt dann auch weg. Viertens, soll es zur Bestreitung der Bedürfnisse der Kirche, den Gesetzen oder Gebräuchen entsprechend beisteuern, kommt auf dasselbe hinaus. Allgemein nennt man es halt den 10., obwohl die Kirche natürlich nicht 10% einkassiert hat. Fünftens, soll es zu Zeiten, zu denen es verboten ist, nicht feierlich Hochzeit halten. Das hat sich geändert da. Im ersten Adventssonntag im Kirchenrecht bis zum Weihnachtstag einschließlich war die geschlossene Zeit und vom ersten Tag der Fastenzeit, also auch schon Mittwoch, bis Ostern einschließlich, Ostermontag, wahrscheinlich Ostersonntag. Also nicht bis Epiphanie oder bis zur Oktav von Ostern, sondern ist ein bisschen verkürzt worden, die geschlossene Zeit, die feierliche Zeit. Jedenfalls, es hat damit zu tun, dass eben in der Zwischenzeit auf Anordnung des Heiligen Pius den 10. und das Kirchenrecht vereinheitlicht worden ist. Also daraus ergeben sich die meisten dieser Veränderungen.